Er war wohl 8 Jahre alt, dieser kleine Junge in China. Aber stellt euch vor, er konnte nicht einmal lesen und schreiben. Nicht, weil er dumm war, aber es gab keine Schule. Doch kam nach einiger Zeit in den Nachbarort ein Missionar. Eine einfache kleine Schule wurde gebaut. Und jeder, der kommen wollte, konnte kommen und brauchte nicht einmal etwas zu bezahlen. Bald füllte sich die Schule mit vielen Jungen und Mädchen. Und auch unser kleiner Freund durfte gehen. Die schönste Stunde des Tages wurde bald für ihn, wenn der Lehrer alles andere an die Seite legte und ein schwarzes Buch herausholte. Gottes Wort. Dann erzählte er vom Herrn Jesus. Er zeigte, was der Heiland alles getan hat. Aufmerksam, fast atemlos hörte der Junge zu, als er erfuhr, wie der Herr Jesus, obwohl er nur Gutes tat, eines Tages gefangen genommen wurde, vor Richter gestellt, ja dann geschlagen, gequält und ans Kreuz geschlagen wurde. Fast wie benommen ging er an jenem Tag nach Haus, als er gehört hatte, dieser Gott, der nur Gutes getan hat, liegt im Grab und ist tot. Also auch so tot wie mein Gott, dachte er. Er musste an den kleinen Gott denken, der bei ihnen im Zimmer stand und dem sie manchmal Reiskörner hinlegten als Opfer. Er hatte sich noch nie bewegt, noch nie etwas gesagt, noch nie etwas getan. Und doch beteten sie zu ihm. Er war so froh geworden in der Schule, als er von dem lebendigen Gott hörte. Und nun war dieser Gott auch tot? Das, was er in der Schule gelernt hatte, konnte er kaum für sich behalten. Doch der Vater wollte ja nichts von diesem fremden Gott hören. Was sollte er nur tun? Am nächsten Tag ging er wieder zur Schule und hörte die Geschichte von der Auferstehung Jesu. Da konnte er nicht mehr stillsitzen. Er sprang auf und rief in die Klasse hinein: Ist dieser Jesus wirklich tot gewesen? Ja, nickte der Lehrer. Hat er ganz richtig 3 Tage im Grab gelegen? Ja, die Bibel sagt es uns. Und dann ist er wirklich lebendig geworden, sodass er gehen konnte, sprechen, etwas tun? Ja, es haben ihn viele gesehen, kam die Antwort des Missionars. Der Junge schüttelte den Kopf. Das kann ich nicht begreifen. Mein Gott ist noch nie lebendig gewesen. Mein Gott hat noch nie geredet. Mein Gott kann doch gar nicht gehen. Nein, denn dein Gott ist kein Gott. Er ist ein nachgemachter Gott. Er ist ein Stück Holz. Er kann nichts. Aber wir beten doch zu ihm. Weil ihr es noch nie besser gelernt habt. Der wirkliche Gott ist der, von dem ich euch erzähle. Viele Fragen schwirrten in dem Kopf des Jungen herum, als er mittags nach Haus ging. Wie kann es nur sein, dass dieser Gott, den man Jesus nannte, lebte, dann starb, dann wieder leben konnte? Er konnte es nicht begreifen. Als er die kleine Hütte betrat, sah er seine Eltern nicht. Er ging in die einzige Stube, die sie hatten. Sie war Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer zusammen. Dort in der Ecke stand der Götze. Plötzlich durchschoss ein Gedanke seinen Kopf. Wie wäre es, wenn ich ihn begrabe? 3 Tage, hat der Lehrer gesagt. Vielleicht ist er darum noch nie lebendig gewesen. Kaum gedacht, handelte er. Er nahm einen Spaten mit, machte ein Loch hinten im Garten, legte den Götzen hinein und deckte ihn schön mit Erde zu. 3 Tage vergingen. Am Morgen des 3. Tages rannte er in den Garten. Was fand er? Natürlich seinen Götzen, der genauso da lag, wie er ihn hineingelegt hatte, nur schmutzig. Enttäuscht brachte er ihn ins Haus zurück und wurde schon von dem zornigen Vater erwartet. Was hast du gemacht? Wo bist du gewesen? Wo hast du eigentlich unseren Gott versteckt? Weißt du nicht, dass jetzt die bösen Geister kommen? Dass sie uns alle verderben können? Wie kannst du so etwas nur machen? So donnerte er seinen Jungen an. Doch der schaute furchtlos auf zu seinem Vater. Vater, ich habe in der Schule gelernt, es gibt einen lebendigen Gott. Der ist nach 3 Tagen von selbst aus dem Grab herausgekommen. Er heißt Jesus. Unser Gott da ist kein Gott, sagt der Lehrer, denn er kann nicht helfen. Du solltest auch an den lebendigen Gott glauben. Ich will jetzt von diesem Gott hier nichts mehr wissen. Wie konnte nur ein Kind so etwas sagen? Sein Herz war voller Sehnsucht, dem lebendigen Gott zu gehören und zu dienen. Es dauerte zwar noch eine lange Zeit, in der der Junge zu Hause viel durchmachen musste. Er ließ sich aber nicht abbringen. Er opferte den Götzen nicht mehr. Endlich kam der Vater auch eines Tages mit. Er öffnete sein Herz und Leben dem lebendigen Gott, weil er durch das andere, veränderte Leben seines Jungen überzeugt wurde.